Kundgabe 5134. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.05.1951. Aufgabe eines Mittlers zwischen Gott und den Menschen. Das lebendige Wort zu empfangen, legt auch dem Empfänger Verpflichtungen auf, die er nicht übersehen darf. Denn eine göttliche Gabe wird immer zu einem bestimmten Zweck verliehen und muss also auch entsprechend verwertet werden. Dazu gehört auch, dass sich der Empfänger selbst die göttliche Gabe zunutze macht, dass er verstandesmäßig verarbeitet, was ihm durch das Herz zugeflossen ist. Er muss, was ihm offenbart wird, durchdenken, es gedanklich verarbeiten, um es mit eigenen Worten den Mitmenschen wiedergeben zu können, wenn er nicht eine direkte Vermittlung des Empfangenen ermöglichen kann. Er muss gewissermaßen zum Lehrer seiner Mitmenschen werden, was ein tiefes Versenken in das von der Höhe ihm zugeleitete Wissen erfordert. Er muss sich hüten vor Gleichgültigkeit und Lauheit in seiner Mission, mit der ein Empfangen des göttlichen Wortes unweigerlich verbunden ist, sondern in tiefstem Ernst alles Empfangene verwerten, weil es eine geistige Aufgabe ist, die den Menschen zum Heil ihrer Seelen verhelfen soll. Er muss ständig austeilen, was er selbst empfängt, und das desto emsiger, je näher das Ende ist. Er hat eine große, aber auch schöne Aufgabe zu erfüllen, als Mittler zwischen Gott und den Menschen zu wirken. Und er soll sich dieser Aufgabe ständig bewusst sein. Er soll nicht vergessen, dass seine Liebe zu den Mitmenschen ihm diese Aufgabe eingetragen hat und dass er diese Liebe nicht gering werden lassen darf, sondern dass sie sich durch die ständige steigernde Not vertiefen soll, auf dass sein Wirken unausgesetzt seinen Fortgang nimmt. Er soll bedenken, dass in den Mitmenschen der geistige Hunger erweckt werden soll und das nur dann möglich ist, wenn ihnen die geistige Nahrung angeboten wird und sie dann erst die innere Leere spüren. Lasset das Köstlichste, was ihr besitzet, nicht brach liegen. Leitet es unausgesetzt weiter. Schaffet dem Lebenswasser, das dem göttlichen Quell entströmt, einen Lauf, dass es überall hinfließen kann, wo sich durstige Seelen befinden. Nützet jede Gelegenheit, die Mitmenschen in Kenntnis zu setzen, von dem Zustrom göttlicher Liebe und Weisheit, von seinem Wort, das kraftspendend und belebend ist für jeden Erdenwanderer. Und nehmet es selbst auf in euer Herz und lebet es aus. Und ihr werdet dann zu euren Mitmenschen reden können aus innerster Überzeugung und so auch diese überzeugen von der Kraft des Wortes, das aus der Höhe der Menschheit zugeleitet wird, um ihr zu helfen in größter geistiger Not. Und belehret alle, die sich belehren lassen. Arbeitet mit dem Funde, das euch verliehen ist, solange noch Zeit ist dazu. Denn es wird kommen, dass man euch zu hindern suchet und ihr eure Arbeit nicht mehr so ausführen könnet wie bisher. Dann soll schon viel Samen ausgestreut sein, der aufgehen wird, wo der Wille gut ist. Darum schaffet und wirket, solange noch Tag ist, denn die Nacht kommt, wo ihr nicht mehr wirken könnt. Amen.